In den oberen Bereichen des Arbeitsmarktes ändern sich die Funktionen üblicherweise entsprechend dem Lebenszyklus. Der Diplomchemiker fängt in der Regel in der Forschungsabteilung an, leitet später als Techniker einen Produktionsbetrieb und steigt dann ins allgemeine Management auf, etwa als Personalchef oder Werksleiter. Schafft er einen solchen Aufstieg nicht, wird er gewöhnlich vorzeitig pensioniert. Der Informatiker startet als Systemprogrammierer, übernimmt dann die Leitung von Arbeitsgruppen oder Projekten, leitet schließlich eine Datenverarbeitungsabteilung oder geht in den Vertrieb und sitzt am Ende möglicherweise auf dem Sessel des CFO, Chief Financial Officer, also des kaufmännischen Geschäftsführers. Ähnlich ist es bei Physikern, Mathematikern und Ingenieuren aller Art. In jungen Jahren erfolgt der Einsatz dort, wo die Innovation unmittelbar entsteht. Später findet man sie in Abteilungen, wo die Innovationen verwaltet und zu marktfähigen Produkten weiterentwickelt werden. Dies entspricht der biologischen Verlaufskurve menschlicher Intelligenz. Die fluide Intelligenz erreicht in relativ jungen Jahren ihr Hoch und sinkt dann kontinuierlich ab. Die erfahrungsgeprägte kristalline Intelligenz hält sich bei entsprechender Beanspruchung lange auf hohem Niveau und kann sogar bis in höhere Lebensjahre ansteigen. Wirft man einen Blick auf die Liste der Nobelpreisträger in Physik und Chemie, so wird man feststellen, dass ihnen die Auszeichnung zumeist in späteren Lebensjahren zuteil wurde für Entdeckungen, die sie zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr gemacht hatten. Der berühmte britische Mathematiker Bertrand Russell bekannte in seinen Memoiren, dass er sich nie so sehr auf der Höhe seiner geistigen Leistungskraft gefühlt habe, wie mit 28 Jahren bei der Abfassung seines Hauptwerkes Principia Mathematica. Dazu äußerte der Historiker Golomann: Rückblickend meint er, Russell, er sei zur Philosophie übergegangen, als er für die Mathematik zu dumm wurde, zur Geschichte und Politik, als er für die Philosophie zu dumm wurde. Da ich selber für die Mathematik von Anfang an zu dumm war und nur zu bald für die Philosophie, so kann ich gar nichts über Russells Grundlegung der Mathematik, über seine Philosophie das wenigste berichten. Wir wissen, dass die Zahl der 20- bis 30-Jährigen bis 2050 um mehr als 40% sinken wird. Damit wissen wir, dass Ceteris Paribus auch das deutsche Innovationspotenzial in den nächsten 30 Jahren um 40% sinken wird. Häufig hört man, der demografischen Bedrohung für das Innovationspotenzial könne man durch eine höhere Quote an Hochschulabsolventen begegnen. Dieses Rezept kann aber nur dann wirken, wenn unter denen, die heute nicht studieren, künftig aber studieren sollen, in größerem Umfang naturwissenschaftlich Hochbegabte zu finden sind. Das dürfte kaum der Fall sein, denn bei der heutigen Abiturientenquote werden 95% der wirklich Hochbegabten bereits zur Hochschulreife geführt. Und von den besten Abiturienten studieren bereits an die 100%. All die Volkswirte, Betriebswirte, Juristen, Germanisten, Politologen, Soziologen und Philosophen, die unsere Universitäten verlassen, tragen durchaus zum allgemeinen Bildungsniveau bei. Ihr Beitrag zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt geht jedoch gegen Null. Es gibt in den Kultur- und Sozialwissenschaften eben keinen systematischen Fortschritt, ebenso wenig wie es einen solchen bei der Dichtkunst oder den bildenden Künsten gibt. Die Werke von Andy Warhol sind nicht besser als die von Bruegel, sie sind anders. James Joyce hat nicht besser geschrieben als Goethe, sondern anders. Und Henry Moore nicht besser gestaltet als Shadow, nur eben anders. Verbrennungsmotoren dagegen sind heute anders als die vor 100 Jahren und vor allem in jeder Hinsicht besser. Dasselbe gilt für Glühlampen und Telefone. Während der Zugang zu Sprache, Kultur und Kunst, in unterschiedlichen Graden natürlich, allen Menschen möglich ist, die mit einer gewissen Grundintelligenz ausgestattet sind, gilt das für die Mathematik und die Naturwissenschaften nicht. Ihr Charakter setzt ein bestimmtes, formales Verständnis voraus. Sonst ist der Zugang quasi digital versperrt. Das weiß jeder Schüler, der einmal bei einer mathematischen Ableitung an der Tafel gescheitert ist.